Selbstverständlich ist die Großloge zur Sonne nicht sehr erfreut über diesen brüderlichen Liebesdienst Bruder Müllendorfs und diese öffentliche Preisgabe der humanitären Großlogen durch die Große Landesloge. Sie ist aber auch milde gestimmt, weil sie den Sinn des Handelns Bruder Müllendorfs versteht. Darum schreibt auch sie genau das Gleiche wie Bruder Hagedorn aus Hamburg. Bruder Bayer fügt dann noch etwas spitz hinzu. Zitat: Graf Lambsdorff hat daher in der Durchschrift, die er der deutschen Adelsgesellschaft vorlegte, meines Erachtens vollkommen mit Recht ausgeführt, für die Trennung der drei altpreußischen Großlogen seien nicht innere, sondern nur äußere taktische Gründe maßgebend gewesen. Auch wird die Große Landesloge nicht leugnen können, dass ihre Brüder an den Zusammenkünften mit französischen Freimaurern, welche im Jahre 1907 zur Wiederherstellung der seit 1870 unterbrochenen Beziehungen zwischen der deutschen und französischen Freimaurerei stattfanden, lebhaften und tätigen Anteil genommen haben, und dass der Großmeister der Großen Landesloge, Bruder Garz, es war, der damals in Brüssel den Großmeister des Großorients von Frankreich, Bruder Boley, umarmte und mit ihm den Bruderkuss tauschte. Heute freilich erklärt die Große Landesloge, der Großorient von Frankreich sei als freimaurerische Körperschaft von ihr nicht anerkannt. Zitat Ende. Ich stelle also fest, erstens, die humanitären Logen werden von ihren altpreußischen Brüdern als international-pazifistisch bezeichnet. Zweitens, die Gründe für den Austritt der altpreußischen Großlogen aus dem Großlogenbund sind nicht mitgeteilt worden, wie es am 22. Mai 1922 verhießen. Drittens, für die Trennung von diesen internationalen pazifistischen humanitären Logen waren nicht innere, sondern nur äußere taktische Gründe maßgebend. Bekanntlich geben die Großlogen nur zu oft das Gegenteil von dem Tatsächlichen an, um den Außenstehenden das Erkennen der Wahrheit zu erschweren. Bruder Habicht, Nationalgroßmeister und protestantischer Pfarrer, gab das auch zu. Zitat: Die Abwehr der völkischen Angriffe sei unmöglich aus der Linie des Großlogenbundes. Zitat Ende. Diese vermeintliche Trennung erregte bei den Brüdern der altpreußischen Logen Unwillen, soweit sich solcher eben regen darf. Sie war auch von vornherein eine Farce, denn ein Drittel der deutschen Freimaurerei, humanitäre wie christliche, blieb im Verein deutscher Freimaurer einmütig zusammen und dachten nicht, auseinanderzugehen. Die altpreußischen und humanitären Logen blieben auch weiter in brüderlicher Liebe treu verbunden. Der Großmeister Bruder Habicht erklärte, Zitat: Ein brüderlicher Verkehr mit den Johanneslogen des Fünferbundes, der humanitären Großlogen, sei trotz des Austrittes aus dem deutschen Großlogenbunde angängig. Zitat Ende. Da nun die Johannesmaurerei den wesentlichsten Bestandteil der humanitären Großlogen, der altpreußischen Großloge zur Freundschaft und in etwas minderem Maße auch der beiden anderen altpreußischen Großlogen ausmacht, so bleibt der Verkehr tatsächlich wie bisher. Die Trennung war also nur eine amtliche, von Großloge zu Großloge, diktiert aus den von humanitären Logen vorstehend dargelegten Gründen. Auch die Großmeister der anderen altpreußischen Logen des altpreußischen Großmeistervereins pflichteten dieser Auffassung bei. So erörtert es im amtlichen, nur für Brüder gedruckten Blatt der Großloge zur Freundschaft am Rauenstein, Heft 8-9, September 1927, Bruder Glätzner aus Görlitz, in 10 Jahre freimaurerische Zeitgeschichte. Er spricht davon, Zitat: Dass ein falsch verstandenes völkisches Gefühl stürmisch an den Grundfesten der deutschen Freimaurerei gerüttelt und unsere Logen mit den gehässigsten Angriffen überschüttet hätte. Es ist ein glücklicher Zufall für die vaterländische Betätigung der gesamten deutschen Freimaurerei, obwohl sie keine Politik treibt, dass der deutsche Außenminister in diesem Jahre ein Freimaurer ist, dessen staatsmännische Betätigung in ihrer vaterländischen Grundlage und ihren staatspolitischen Zielen die Anerkennung der Masse des deutschen Volkes gefunden hat und noch findet. Aber es ist zugleich auch eine Einstellung, die nicht ausschließt, dass wir freundschaftlich mit Freimaurern anderer religiöser Richtung, Juden in den humanitären Logen und im Bnei Bris Orden und so weiter leben und arbeiten, getreu dem immer noch wahren Wort des großen preußischen Feldherrn, getrennt marschieren und vereint schlagen. Zitat Ende. Da haben wir den Sinn der Trennung. Der Großmeister der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland lässt in anderen, aber gleichfalls militärischen Bildern arbeiten, denn der Bund der Menschenliebe ist ein jüdisches Kampfwerkzeug. Bruder Hans Wilken, protestantischer Pfarrer, kündete am 1. Juli 1927 nach dem Niedersächsischen Logenblatt als Handschrift für Brüder gedruckt von der Kanzel der Michaelskirche in Hamburg gelegentlich der 150-jährigen Jahrfeier der Provinziallogen von Niedersachsen in Hamburg, der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, Zitat: Meine Brüder, wer den Krieg mitgemacht hat, der weiß aus Erfahrung, wie vor dem Angriff oftmals Sturmtrupps von Freiwilligen gebildet wurden, die die Aufgabe hatten, Bresche zu schlagen in die feindliche Stellung und dem nachfolgenden Gros die Bahn frei zu machen. Wir christlichen Freimaurer sollen auch so ein Sturm- und Stoßtrupp sein, nicht um uns zu isolieren und von den übrigen abzuschließen, aber um ihnen die Bahn zu brechen. Den Weg zur Höhe frei zu machen, darin vor allem liegt unsere Bedeutung, unsere Berechtigung, aber auch unsere Verantwortung. Zitat Ende.